24. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Stille Nacht von Josef Mohr und Franz Xaver Gruber. Stille Nacht, heilige Nacht, alles steht, einsam wacht, nur das traute heilige Paar, voller Leib im rockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruhe. Ende von Stille Nacht. Gesungen von Sonja, Eva K., Gabi, Julia Niedermeyer, Boris und Carlsson. Mit Klavierbegleitung von Ruth Golding. Frohe Weihnachten wünscht LibriVox.